Grundgabennummer 8202 vom 29.06.1962. Ungewöhnliche Hilfe zur Zeit der Trübsal. Selbst die größte Trübsal in kommender Zeit darf euch nicht schrecken. Denn im gleichen Maß, wie mein Gegner wirken wird in der letzten Zeit vor dem Ende, wo sein Wüten offensichtlich wird erkennbar sein, werde auch ich meinen Gnadenstrom euch Menschen zufließen lassen, so dass ihr wohl fähig sein werdet, ihm zu widerstehen. Und ihr werdet also auch mein Walten und Wirken desto deutlicher spüren, je näher es dem Ende ist. Denn ich muss ungewöhnlich in Erscheinung treten, auf dass ihr nicht verzaget und ihm verfallet. Denn er wird vor keiner List und Tücke zurückscheuen. Er wird eine ungewöhnliche Macht entfalten, und ihr werdet viel Kraft benötigen, um ihm Widerstand leisten zu können. Und ich lasse euch in dieser Notzeit wahrlich nicht ohne Hilfe und werde euch auch erkennbar sein. Ihr werdet immer wieder hören von außergewöhnlicher Hilfe an den Menschen, die gläubig zu mir rufen. Ihr werdet selbst Dinge erleben, die euch meine Liebe beweisen und euren Glauben stärken. Denn ich werde mich ungewöhnlich kundtun, wenn ihr nur nicht die Bindung mit mir aufgebet, sondern euch vertrauensvoll an mich haltet, dass ich euch herausführe durch alle Trübsal der letzten Zeit. Und ihr werdet auch mein persönliches Erscheinen erleben dürfen, wo eure Liebe zu mir dies zulässt. Und ich werde euch im Traum erscheinen und euch Trost und Kraft spenden. Ihr brauchet nur euch innig mit mir befassen, in Gedanken und im Gebet und das Verhältnis eines Kindes zum Vater herzustellen. Dann werdet ihr mich wahrlich als liebenden Vater erleben dürfen, denn keinen von euch will ich verlieren, der mir durch seinen Willen schon angehört, der verlangt, selig zu werden und zu den Meinen zu gehören. Aber ihr werdet auch diese ungewöhnliche Hilfe brauchen, denn die Zeit geht zu Ende, die meinem Gegner noch zur Verfügung steht. Und da er darum weiß, wird er sich noch austoben und euch herabzuziehen suchen und bedrängen in jeder Weise. Aber auch ich werde ungewöhnlich einwirken auf euch und euch schützen gegen seine Angriffe, weil ich um euren Willen weiß, der mir gilt, und also auch das Recht habe, ihn abzudrängen von euch. Und auch meine Weinbergsarbeiter werden erhöhten Tätigkeitswillen verzeichnen, weil ihnen das Wirken meines Gegners so offensichtlich ist, dass sie daran erkennen, welche Stunde die Weltenuhr geschlagen hat. Und sie wissen daher auch, dass das Ende nahe ist und auch seinem Wirken ein Ende gesetzt ist, dass er wieder in Ketten gelegt wird auf lange Zeit. Aber ungewöhnliche Gnadenzufuhr ist nötig, denn ihr allein seid zu schwach. Denn dem Gegner ist jedes Mittel recht, euch ins Verderben zu stürzen. Und setze ich ihm nicht meine Macht und mein Licht entgegen, so wird es ihm auch gelingen. Ihr aber sollet ohne Furcht dieser Zeit entgegengehen. Ihr werdet sie überstehen und Sieger bleiben, weil ich selbst neben euch gehe und an eurer Seite kämpfe gegen den Feind eurer Seelen. Und so verheiße ich euch jegliche Unterstützung, die ihr mir angehören wollet. Ich werde euch immer gegenwärtig sein, und schon ein Gedanke rufet mich zu euch, denn die Liebe bindet mich an euch, die ihr aus meiner Liebe einst hervorgegangen seid. Und diese Liebe wird nicht von euch lassen und euch schützen in jeder Not und Gefahr. Und sie wird darum auch außergewöhnlich in Erscheinung treten, wenn die Zeit gekommen ist, wo große Trübsal über die Erde geht, weil das Ende gekommen ist. Amen.